Meine Damen und Herren, die Reichsregierung tritt vor Sie hin, um Ihnen das Ergebnis der Londoner Konferenz vorzulegen und Ihre Zustimmung zu den Londoner Beschlüssen sowie zu den zu ihrer Durchführung erforderlichen Gesetzen zu erlangen. Wie dem ganzen deutschen Volke, so lag auch der deutschen Delegation in London bei allem, was sie tat, vor allem die Sorge am Herzen, deutsches Land von der Besetzung durch fremde Truppen zu befreien. Ich glaube, nicht besonders betonen zu müssen, dass wir zur Erreichung dieses Zieles die größten Anstrengungen gemacht haben. Es ist uns nicht gelungen, die als baldige militärische Räumung der nach unserer Überzeugung vertragswidrig besetzten Gebiete innerhalb einer vom ganzen Volk erwarteten kurzen Frist zu erreichen. Wenn wir uns trotzdem in dieser Frage mit geringeren Zugeständnissen nach hartem Entschluss abgefunden haben, so zwang uns dazu die Erkenntnis, dass wir bei Ablehnung des Zugestandenen eine große Anzahl unserer bedrängten Volksgenossen um ihre Hoffnung auf baldige Befreiung betrogen und darüber hinaus das wirtschaftlich günstigere Ergebnis der Londoner Konferenz überhaupt ernsthaft gefährdet hätten. Wir haben von den Ministerpräsidenten Frankreichs und Belgiens namens ihrer Regierungen die bedingungslose Zusage, dass das Ruhrgebiet spätestens am 15. August 1925 geräumt sein wird. Wir haben weiter vom Ministerpräsidenten Herriot, von dem ich die Überzeugung gewonnen habe, dass er den ehrlichen Willen hat, mit Deutschland in ein gut nachbarliches Verhältnis zu gelangen, das Versprechen erhalten, dass die Räumung des Ruhrgebiets viel schneller durchgeführt werden soll, wenn die Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich weiter fortgeschritten sei. Um uns einen Beweis seiner ehrlichen Absicht zu geben, wird der französische Ministerpräsident am Tage nach der Unterzeichnung des Londoner Pakts den Befehl zur Räumung der Zone Dortmund-Hörde-Lünen geben, die dann gleichzeitig mit der wirtschaftlichen Räumung vollzogen werden wird. In der gleichen Zeit sollen auch alle übrigen nach dem 11. Januar 1923 außerhalb des Ruhrgebiets besetzten Ortschaften und Landstreifen rein aufwärts und rein abwärts geräumt werden. Dies bedeutet ein Gebiet, das größer ist als das preußische Saargebiet. Die Räumung Offenburgs und Appenweiers ist über diese Zusage hinaus bereits vollzogen. Wenn die Unterschrift in London geleistet ist und von unserer Seite die Voraussetzungen durch die Annahme der Gesetze gegeben sind, werden rund 900.000 Deutsche sofort von fremder Besatzung frei werden. Wir haben weiter sowohl von Frankreich und Belgien wie auch von England die bindende Zusage, dass die aufgrund des Londoner Ultimatums besetzten Sanktionsgebiete Düsseldorf, Duisburg, Ruhrort spätestens am Tage der Ruhrräumung frei sein werden. Eine ungeheure Verantwortung lastet jetzt auf dem Reichstag. Seine Entscheidung wird nach meiner innersten Überzeugung Segen oder Fluch bedeuten. Das ganze deutsche Volk, die ganze Welt richten ihren Blick auf uns. Das besetzte Gebiet, dem unser allerheißester Wunsch ist Geld, hat seinen Willen uns kundgetan, seine Hoffnung ist erwacht, sie darf nicht betrogen werden.